Die junge Außenminister der TVRK, der an der Ministerkonferenz des ASEAN-Regionalforums in Laos teilnimmt, führte am 26. Juli mit den Außenministern von Laos und Thailand jeweils ein Gespräch. Dabei wurden die Meinungen über die Fragen bei der Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen und der Zusammenarbeit auf dem ökonomischen Gebiet ausgetauscht.